Schorsch, featuring Donny DeVito. 2014, Co-Found Studio Mitteln. Wir grüßen unsere Freunde mit Bro oder Schwester. Mehr Waffen, es wird besser, auf das Netz explodieren. Bring Menschen